auf Crack, weil ich ohne Crack nicht leben kann. Keiner deiner Perversität kommt an meinen Fetisch ran. Wenn es Ihnen nicht passt, dann gehen Sie zu Mario Barth. Kennt ihr den? Kennt ihr den? Halt ihn doch von da, hey!